Geschichte. Es sind unsere Tage, unsere Nächte. Die liegen unterm Sternezelt und wissen beide, uns gehört die Welt. Unsere Liebe ist schon jetzt Legende. Wie ein Liebesfilm nur ohne Ende. An jedem Tag zieh ich dich an und weiß, dass es nicht schöner werden kann. Weil du bist, wie du bist, weil es die wahre Liebe ist, dank ich dir mit einer Rose jedes Jahr. Ich zünd alle Lichter an, damit es jeder sehen kann, dass du das größte Wunder meines Lebens bist. So bist nur du, bist nur du, so bist nur du, bist nur du, so bist nur du, bist nur du. Mit dir bis jetzt war, jeder Augenblick davon ist kostbar. Die Welt steht still, wenn ich dir sag, dass ich das große Glück gefunden hab. Es sind diese Tage, diese Nächte, an denen